Kapitel 07. Armut verstehen. Die Theologie der Armut wird oft von einem religiösen Geist inspiriert. Der religiöse Geist lenkt die Aufmerksamkeit auf sich selbst und auf die eigenen Errungenschaften, anstatt das Werk Christi zu betonen. Das ist genau das Gegenteil vom Evangelium. Es ist sogar reiner Egoismus, denn wir stellen nicht Jesus, sondern uns selbst in den Mittelpunkt. Gott möchte nicht nur, dass wir gesegnet sind, sondern er möchte ebenso, dass wir für die Menschen um uns herum zu einem Segen werden. Wenn wir arm sein möchten, um dadurch Heiligkeit auszudrücken, zeigt das, wie egoistisch wir sind. Denn wie kannst du geben, wenn du nicht zuerst etwas empfangen hast? Wie kannst du segnen, ohne zuvor selber gesegnet worden zu sein? Vor 30 Jahren hat Gott ganz klar zu meinem Herzen gesprochen und gesagt, du kannst dein Leben auf zwei Arten leben. Entweder du bist ein Sammelbecken oder du bist ein Kanal. Ein Sammelbecken empfängt Wasser, aber es hat keinen Abfluss. Ein Sammelbecken empfängt, enthält und behält einfach nur das Wasser. Ein Kanal empfängt es beständig und gibt es beständig weiter. Das ist ein natürlicher, gesunder Kreislauf im Leben eines jeden Menschen. Wenn du in Armut lebst, kannst du niemanden segnen. Der Wunsch, in Armut zu leben, ist kein Zeichen von Demut. Ich glaube, es ist genau das Gegenteil. Es ist ein Zeichen von Stolz. Warum ist das Stolz? Es ist Stolz, weil es die Güte Gottes zurückweist. Demut empfängt. Stolz kann nicht empfangen. Solange ich mich erinnern kann, war ich immer sehr großzügig. Als ich gerade erst 7 Jahre alt war und Jesus mein Leben gegeben hatte, ergriff ich die Wahrheit seines Wortes: Geben ist seliger als nehmen. Ich habe immer sehr großzügig das Wenige, was ich hatte, mit anderen geteilt. Es fiel mir leicht zu geben, aber aufgrund meiner Erziehung fiel es mir sehr schwer zu empfangen. Ich war ernsthaft davon überzeugt, dass dieser Lebensstil meine Demut ausdrückte. Du kannst dir bestimmt vorstellen, wie geschockt ich war, als Gott mich eines Tages in seiner Liebe ermahnte und mir sagte, dass meine Weigerung, etwas von anderen Menschen anzunehmen, nichts mit Demut zu tun hatte, sondern ein Zeichen von Stolz war. Diese Wahrheit hat mein Leben stark geprägt. Stolz weist immer das bedingungslose Gratisgeschenk zurück und rühmt sich der eigenen Werke. Stolz stützt sich immer auf die eigenen Leistungen. Stolz ist immer ich-bezogen, auf sich selbst ausgerichtet. Wenn du nicht von anderen Menschen empfangen kannst, liegt das, so denke ich, an einer Wurzel des Stolzes in deinem Leben. Ich kann durchaus verstehen, dass viele Christen aufgrund eines egoistischen, auf Habsucht gegründeten Wohlstandsevangeliums überreagieren und sich für ein Armutevangelium öffnen. In Wirklichkeit gibt es aber weder ein Wohlstands- noch ein Armutsevangelium. Es gibt nur ein Evangelium, das Evangelium der Gnade. Es ist die Botschaft eines großzügigen Gottes, der großzügig errettet und die Menschen segnet, die er über alles liebt. Die Antwort auf Missbrauch ist nicht Vermeidung, sondern die richtige Anwendung. Rick Joyner, der Gründer von Morningstar Ministries, drückt es wie folgt aus: Es gibt auf beiden Seiten unseres Lebenswegs einen Graben. Wenn wir auf ein Extrem reagieren, bewegen wir uns meist ins andere Extrem und fallen dann auf der anderen Seite in den Graben. Auch wenn einige Christen ein egoistisches Leben führen, an diesen Lebensstil glauben und ihn auch verkündigen, heißt das nicht, dass Gott will, dass wir in Armut leben. Ich möchte das gerne nochmal denen verdeutlichen, die ihre Armut gedanklich rechtfertigen, indem sie auf diese falsche, egoistische Theologie vieler Christen genau entgegengesetzt reagieren. Normalerweise frage ich die Leute: Gibt es viele kaputte Familien aufgrund von Sex? Die Antwort lautet ja. Ehemänner oder Ehefrauen begehen Ehebruch, die Kinder leiden darunter und Familien brechen auseinander. Dann frage ich sie, ob sie das auch so sehen. Normalerweise tun sie das. Schlussfolgernd sage ich ihnen dann: Aufgrund dieser schlimmen Zerstörung, die Sex in der Welt hervorgerufen hat, dürft ihr nie wieder mit eurem Ehepartner Sex haben. Sie schauen mich völlig schockiert an, verstehen aber in der Regel, dass man eine falsche Theologie nie durch eine Theologie, die auf unsere Erfahrungen und Lebensumstände reagiert, korrigieren kann. Unser Glaube muss auf der Wahrheit von Gottes Wort gegründet sein und darf keine Reaktion sein auf das, was ein paar wenige Leute glauben.